Ja, Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Gewalt auf der Straße. Wer von euch hat Gewalt auf der Straße schon mal erlebt? Wer ist angegriffen worden? Wer ist überfallen worden? Wer war Opfer? Wer von euch war vielleicht auch schon Täter? Und wer von euch hat einen Übergriff, einen Überfall schon mal beobachtet und wie habt ihr euch verhalten? Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten zu diesem Thema, dann ruft mich an, Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Der erste Anruf heute Nacht, das ist Jan und Jan ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hi. Hallo. Hast du persönlich etwas erlebt? Ich habe persönlich was erlebt, also nicht erlebt, sondern selber gemacht. Mhm. Und ich habe also Autos zerstört und andere Sachen gemacht. Und ja. Welche anderen Sachen? Andere Sachen. Ich gehe abends halt oft weg, trinke dann ein bisschen was, gehe in die Disco. Und wenn es in der Disco nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. Was heißt das? Also wenn du kein Mädchen abschleppen kannst. Ja, so also ungefähr. Mhm. Oder kein Mädchen kennenlernen oder so. Ja. Dann staut sich bei mir der Frust und dann lasse ich den Frust halt an irgendwelchen Sachen aus, zum Beispiel an Autos oder so oder an Telefonzellen in der Stadt. Mhm. Auch an Menschen? An Menschen nicht, nee. Mhm. Das verurteile ich. Mhm. Wie sehr beschädigst du zum Beispiel die Autos? Naja, einmal bin ich über Autos gelaufen, ungefähr über 30 Autos oder so. Mhm. Dabei habe ich 6 Autos das Dach eingedellt und andere Schäden, die eigentlich hätten nicht sein dürfen. Mhm. Und da haben wir einen Schaden gehabt von 7.000 Mark. Mhm. Die wir dann außergerichtlich gelöst haben, weil mein Vater die Strafe bezahlt hat. Ja, das heißt, man hat dich erwischt und du bist angezeigt worden. Ja, ja. Mhm. Das ging dann auch, wir haben uns einen Anwalt genommen und der hat es dann außergerichtlich mit den Personen geklärt. Ja, 7.000 Mark. 7.000 Mark. Ja, du bist 19 Jahre alt, ja, ja. Habe ich gesagt. Mhm. Seit wie vielen Jahren geht das schon so? Das geht seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren schon? Ja. Und wie oft bist du erwischt worden? Ich bin bis jetzt, also es war in meiner Kindheit war es auch schon so, das fällt mir ein, dreimal glaube ich. Mhm. Diese Sache mit den 7.000 Mark, war das das letzte Mal oder gab es danach wieder Vorfälle? Danach, also das letzte Mal war eigentlich Silvester dieses Jahres. Mhm. Da waren wir in Berlin in Mitte und haben da auch gut gefeiert. Und dann lief es halt wieder nicht so und dann habe ich mir eine Latte genommen und ein Fahrrad eingeschlagen und von Autos die den Seitenspiegel abgetreten und so. Bist du da auch erwischt worden? Nee, da nicht. Ja. Also, es war so viel los, da hat die Polizei auf sowas, glaube ich, nicht geachtet. Machst du das immer alleine oder in einer Gang mit Leuten zusammen? Nein, nicht Gang, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, da die meisten sind meine besseren Freunde sind eigentlich nicht so, aber ich habe auch Freunde, kenne auch welche, die auch so drauf sind. Dieses eine Mal, als du erwischt worden bist, oder das letzte Mal, hat dich das dann doch nicht insofern beeindruckt, dass du gedacht hast, na, ich lasse es jetzt mal lieber bleiben? Eigentlich nicht, habe ich mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Du lebst zu Hause? Naja, ich lebe jetzt bei meiner Mutter in Südfrankreich. In Südfrankreich. Hm. Du rufst jetzt auch aus Südfrankreich an. Ja, ja. Hm. Wie soll das weitergehen? Keine Ahnung. Ich bin ja auch deswegen so halbwegs hier und ich versuche halt meinen Frust und meine Aggression besser abzubauen und mich halt, wenn mich irgendetwas stört, das halt auszusprechen und nicht in mich reinzufressen. Hast du? Dann, wenn ich Alkohol getrunken habe, dann wieder rauszulassen. Also es hängt schon sehr mit Alkohol zusammen. Ja, nein, also der Alkohol enthemmt ja und. Was ist dir, was machst du gerne in deiner Freizeit? Ich spiele gerne Fußball. Mhm. Ich lese ab und zu auch ein bisschen und treffe mich mit Freunden halt. Mhm. Da kannst du dir sicher auch vorstellen, dass es Leute gibt, die in ihrer Freizeit gerne sich mit ihrem Auto beschäftigen. Wenn du das auch blöd findest. Ja. Ne? Aber kann man sicher vorstellen. Oder es gibt sicher auch Leute, die nicht so viel Knete haben, die meisten, die lange auf ein Auto sparen. Ja. Und du, Arsch, machst denen das Auto kaputt dann. Ja. Hast du denkst du auch mal über die Leute nach, die du da schädigst? Du schädigst ja nicht nur irgendwelche reichen Typen, denen das scheißegal ist. Nee. Naja, ich denke, ist es nicht so, dass die Versicherung das bezahlt? Vielleicht, aber die ganzen Scherereien, die damit verbunden sind, vielleicht manchmal auch nicht, und dann haben die Leute das am Hals. Ja, habe ich mir noch nicht so Gedanken drüber gemacht. Nee. Mhm. Was sagen denn deine Eltern dazu? Die sind ja nur offensichtlich informiert, wie du drauf bist. Hm. Naja, mein Vater findet es nicht sehr gut. Mhm. Und meine Mutter, keine Ahnung. Kommst du aus einer reichen Familie? Ich in der Mittelklasse. Mhm. Ist denn irgendetwas unternommen worden? Du hast gerade so angesprochen, dass du mit deinen Aggressionen irgendwie anders umgehst und so. Hast du einen Therapeuten oder hast du irgendeinen Betreuer? Wenn ich nach Berlin zurückkomme, dann will ich mir einen Psychologen suchen. Ich habe auch schon einen und dann werde ich da. Denn letztendlich, Jan, was machst du von, gehst du zur Schule noch oder was machst du? Na, ich habe jetzt abgebrochen und möchte nächstes Jahr wieder anfangen, wenn ich in meiner Schule aufgenommen werde. Letztendlich ist das, was du machst, ein Armutszeugnis. Ein Armutszeugnis? Ja, völlig, völlig. Wenn du mit deinem Leben nicht klarkommst, demolierst du wie ein Idiot irgendwelche Gegenstände, die anderen Menschen gehören. Das ist ein Armutszeugnis. Gut wäre und beeindruckend wäre, wenn du dein Leben selbst in die Hand nehmen könntest und eben auch mit Misserfolgen zurande kommst. Wenn du eben das Mädel nicht bekommst, was du gerne hättest in der Disco. Ja, das würde ich auch nicht als Hauptgrund sagen, oder ich würde es einfach nur ist ja auch den ganzen Abend, diesen Ablauf klar. Und... Aber der Effekt ist einfach idiotisch, was dabei rauskommt. Und denke immer daran, wenn das jemand mit Dingen täte, die dir wertvoll sind. Ja. Egal jetzt, was es auch immer sein mag. Naja, aber ich denke, es kommt ja auch nicht von irgendwo her, ne? Also, wie von irgendwo her? Also, es macht ja nicht jeder und da muss ja auch irgendwas mit irgendwas zusammenhängen, warum nicht sowas. Ja klar, natürlich. Aber das ist keine Entschuldigung dafür, dass du es tust. Nö, aber vielleicht eine Erklärung. Eine Erklärung, aber da kannst du dich nicht breit hinsetzen und sagen, aha, ja, also ja, die schlimme Erziehung und die Gesellschaft und sowas. Nee, will ich auch gar nicht. Ich will jetzt auch in Therapie gehen und dann. Du riskierst natürlich auch, beispielsweise jetzt auch durch unser Gespräch, dass da noch etwas auf dich zukommt, ne? Ist dir klar? Wieso? Ja, ich meine, wir unterhalten uns jetzt öffentlich über eine Straftat, die du begangen hast. Mhm. Also Jan, ich glaube, dass dieser Weg mit dem Psychologen, wenn du zurück bist in Deutschland, ein verdammt guter Weg ist. Sieh doch mal zu, dass du das als ersten Schritt für dich selbst auch gebacken kriegst, da einen zu finden. Ja. Als erster Schritt zur Selbsthilfe. Und fahr doch auch mal, wenn du ausgehst, den Alkohol runter. Ne, wenn du weißt, dass du immer oder regelmäßig bei Alkohol besonders austickst, dann trink eben mal keinen Alkohol. Ja. Das sind ja Sachen, wo du dich selbst irgendwie mit in den Griff kriegen kannst. Ich hätte einen riesen Hals auf dich, wenn du mein Auto, ich habe kein Auto im Moment, aber wenn ich eins hätte, wenn du mir das stimulieren würdest, fände ich scheiße einfach. Warum? Geh in einen Sportverein oder geh in einen Boxverein, wenn du dann deine Aggressionen abreagieren musst. Aber nicht an den Sachen von anderen Leuten. Ich meine, es ist gut, dass du keine Menschen angreifst. Natürlich, ja, das ist gar kein Thema. Ja. Möchtest du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprechen? Ja, gut. Ja. Dann bleib mal dran und ich fände es ganz gut. Okay. Ja, machen wir es so. Okay. Okay, Jan. Tschüss. Ciao. Ich begrüße herzlich Sven. Und Sven ist 17. Ja, hallo. Hi Sven. Thema Gewalt auf der Straße. Ja, das ist eine ziemlich verzwickte Mühle so bei mir. Inwiefern? Also ich gehe noch zur Schule. Ja. Und da werde ich auf dem Schulhof von so einer Gang ständig verprügelt und so. Wie alt sind die? Ja, die sind alle so circa so alt wie ich oder ein bisschen jünger. Aber das sind halt so viele, weißt du. Wie viele sind's? Ja, 15, 20 Mann. 15, 20 Mann? Ja. Die dreschen auf dich ein? Ja, nein, nicht alle, aber die kommen dann halt in Gruppen und Einzelne, ne? Mhm. Beschreib doch mal so eine Szene. Wie läuft das ab? Du bist dann alleine? Die fangen dich irgendwie alleine ab? Ja, meistens auf Toilette. Mhm. Wie im schlechten Film. Ja, und was passiert dann? Ja, dann schubsen die mich halt rum und so und dann kriege ich einfach ein paar reingeboxt und dann ist gut. Dann lassen sie mich wieder in Ruhe, ne? Mhm. Wohin boxen die dich? Ja, meistens im Magen und so, nicht im Gesicht. Mhm. Ist das so, dass du auch schon verletzt warst nach an solchen Angriff? Ja, so richtig noch nie. Mhm. Also, so extrem machen wir es zum Glück noch nicht. Ne? Mhm. Hast du dich da, wie verhältst du dich da, wenn du das Unheil da auf dich zukommen siehst? Was machst du dann? Ja, ich kauere mich mehr oder weniger in der Ecke. Hast du dich schon mal gewehrt? Ja, nee, eigentlich nicht. Das mache ich immer anders. Wie machst du das denn? Ja, abends, da gehe ich dann halt so auf die Straßen und suche mir irgendwie eine streunende Katze oder sonst irgendwas. Und dann töte ich die halt ziemlich brutal so. Mhm. Um deine Aggression und Wut loszuwerden? Ja, ja. Du hast dich gegenüber den Jungs noch nie gewehrt? Nee. Aus Angst, dass du eh keine Schnitte hast? Ja, ganz genau. Aus Angst, dass es dann vielleicht noch schlimmer würde? Ja, davor habe ich am meisten Angst. Wie lange geht das jetzt schon so? Das geht seit circa 1,5 Jahren so. Und wie kamen die überhaupt auf dich? Ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt einmal sitzen geblieben. Mhm. Und ich bin auch für mein Alter, denke ich, ziemlich klein, nur 1,59. Mhm. Und ja, ich bin halt da der Kleinste auch in der Klasse und so. Sind das Leute auch aus deiner Klasse oder aus deiner Stufe? Ja, viele aus meiner Stufe, mhm. Also aus Parallelklassen und so. Bist du der Einzige in eurer Schule, der da so malträtiert wird? Ja, ich weiß es nicht. Ich verstecke mich meistens in der Pause und so. Hast du irgendjemandem davon erzählt? Nee. Hast du mal darüber nachgedacht, das einem Vertrauenslehrer zu erzählen? Ja, aber dann kommt das auch irgendwie, dann versucht er bestimmt mit den Leuten zu reden und dann bin ich halt nach der Schule dran. Ne? Mhm. Ist es so, dass du, also bisher ist das immer während der Schulzeit passiert? Ja, ja. Mhm. Ist es dann auch so, dass du Angst hast, beispielsweise wenn du nach Hause gehst oder wenn du nachmittags irgendwas machst, dass die irgendwie in der Ecke stehen können? Ja, nachmittags bin ich ja gar nicht irgendwie... Draußen oder so. Also du kapselst dich deshalb sogar richtig ab in deiner Freizeit? Ja. Hast du Freunde? Nee. Wie kommt das? Weiß ich nicht. Hattest du auch noch keine Freunde, bevor diese Sache anfing, vor 1,5 Jahren? Ja doch, aber das ist auch schon länger her. Ich weiß nicht, ich werde irgendwie total geschnitten. So. Mhm. Du lebst bei deinen Eltern noch? Nee. Sondern? Ich habe eine eigene Wohnung, so vom betreuten Wohnen gekriegt, weil ich mich mit meinen Eltern auch nicht so verstehe. Also gehst du in die Schule und hängst dann immer alleine in deiner Wohnung ab? Ja, also ich habe ein Moped, muss ich dazu sagen, weil damit die schneller da wegkommen. Mhm. Und dann fahre ich halt nochmal kurz wohin und hole mir was zu kiffen und dann fahre ich nach Hause und bleib den ganzen Tag zu Hause. Mhm. Und wenn es diese Jungs, diese Gang dann nicht gäbe, würdest du dich anders verhalten, auch in deiner Freizeit? Würdest du mehr rausgehen? Ja, weiß ich nicht. Fällt dir da nicht manchmal die Decke auf den Kopf und hast Sehnsucht auch nach Freunden oder mal was zu unternehmen? Ja, mir fällt zwar die Decke auf den Kopf, aber ich gehe abends dann immer spät abends raus. Ne? Aber dann für dich alleine und tötest Katzen? Ja, zum Beispiel. Was machst du denn samstags oder Freitagabend? Ja, da gucke ich Fernsehen. Mhm. Sven... Wir haben nachher den Gerd Rusig hier in der Sendung. Das ist ein Mann von der Kripo Köln, von der Abteilung Vorbeugung. Und ich bin sehr gespannt, er wird sich sicher diesen Fall jetzt auch merken und aufgeschrieben haben, was er dir empfehlen würde. Bleib du bitte jetzt bei uns bei der Sendung am Fernseher oder vom Radio. Mhm. Ich werde kurz nach 1:30 mit ihm reden und dann auch auf deinen Fall zu sprechen kommen. Weil ich finde jetzt von meinem Gefühl heraus, denke ich, das geht so nicht weiter. Du musst da was unternehmen. Du musst. Ja, das weiß ich ja selber, ne? Und du solltest auch, also ist meine Auffassung, ich bin gespannt, was der Herr von der Polizei gleich sagen wird, mit einer dir vertrauten Person oder einem Lehrer, den du gut findest, Kontakt aufnehmen und darüber sprechen. Weil das könnte sich ja immer noch weiter steigern und du lebst irgendwann vollkommen isoliert und du machst ja jetzt auch schon wieder viel Mist, indem du diese Tiere da quälst. Darüber kann man ja auch nicht hinwegsehen. Ja, weiß ich ja selber, ne? Mhm. Aber ich weiß auch nicht, wen ich mich da anvertrauen könnte und so. Mhm. Also, du bleibst dran und wir werden gleich nochmal über deinen Fall sprechen. Und ich biete dir auch an, wenn du möchtest, kannst du auch nachher nochmal mit meiner Psychologin sprechen. Hm. Wäre dir das angenehm? Ja. Hm? Dann machen wir das so. Okay, Sven? Ja. Alles Gute. Okay, tschüss. Tschüss, Sven. Arndt, 22. Ja, hallo. Guten Morgen. Hi. Ich wollte mal so einen etwas positiveren Aspekt, sag ich mal, von Gewalt zeigen. Und zwar habe ich durch Gewalt meinen besten Freund kennengelernt auf der Straße. Erzähl mal. Ja, ich war mit Freunden unterwegs in Disco und so. Und dann sind wir nach Hause gegangen und ja, an so einer Ecke standen dann so 5 oder 6 Jungs. Mhm. Und ja, die haben dann Sprüche gemacht und so und dann gab's eine Schlägerei auch. Mhm. Also die haben das quasi angezettelt? Ja, ja. Sozusagen. Mhm. Also mit welchen Sprüchen haben die das, haben die euch provoziert? Ach, irgendwie, hier, hast du was gesagt, Alter, und so, schuss auf die Fresse und ganz normal. Mhm. Und dann gab's eine Schlägerei und ja, ich war dann im Krankenhaus. Ja, also ist es schlimm geendet? Naja, es ging noch, also es waren so Prellungen, Quetschungen, eine Rippe war irgendwie angebrochen. Naja, ist schon ganz schön. Platzwunde im Gesicht. Mhm, ja. Und ja, ich stellte dann fest, dass am nächsten Tag mein Zimmernachbar derjenige war, der mich zusammengeschlagen hat, den ich zusammengeschlagen habe. Aha. Ja, und dann lagen wir da halt auf einem Zimmer und haben uns unterhalten auch und kennengelernt und so. Und ja, jetzt sind wir beste Freunde geworden. Und ja. Hast du denn mal darüber Aufschluss bekommen, welchen Teufel ihn geritten hat, dass ja, er das gemacht hat? War ja nicht nur er, da waren ja noch die anderen. Ja, okay, aber was da überhaupt im Hintergrund war, warum die das gemacht haben? Das weiß ich auch nicht. Hätte ich doch mal nachgefragt, ne? Oder? Ja, also es waren ja halt auch mehr seine Freunde, die noch dabei waren. Also im ersten Moment, denke ich mir... Es waren auch noch 2 Mädchen dabei. Achso, vielleicht wollten sie da den großen Macher raushängen lassen. Ich stelle es mir im ersten Moment ziemlich heftig vor, wenn ihr, als du gemerkt hast, dass das der ist, mit dem du dich gekloppt hast, ein paar Stunden vorher am Abend. War da im ersten Moment Wut oder habt ihr gleich die weißen Fahnen geschwungen? Nee, aber ja auch so ganz gut zugerichtet. Wie hast du ihn denn zugerichtet? Nee, ach, ich war nicht so stark daran beteiligt. Es waren ja insgesamt 6 Leute oder so. Mhm. Also das war schon die Fronten und ja 6, die bei der Schlägerei dabei waren. Und ja. Was waren denn eure ersten Worte, ersten Sätze? Ja, erst habe ich das gar nicht so richtig, nicht so verstanden eigentlich oder erst nicht richtig wahrgenommen, sag ich mal, dass der das war. Ich habe den halt nur so gesehen oder auch eingepackt halt in Verbände und so und dann irgendwann, ja, stellte sich das dann raus. Erkannten wir uns wieder und so, ja, mussten wir erstmal lachen. Ja, also es fing mit Lachen dann schon an. Mhm. Ja. Und jetzt seid ihr richtig beste Freunde. Ja. Also das ist dann mal so eine Gewaltaktion, leider nur die Ausnahme, die gut auch irgendwie dann auch noch nett ausgegangen ist. Ne? Ja. Und kannst du dir vorstellen, dass du nochmal verstrickt wirst in so eine Angelegenheit? Ich weiß nicht, also das war auch, ich war zu dem Zeitpunkt gerade in Frankfurt und da ist was passiert. Mhm. Und seitdem ist mir das noch nie wieder passiert auch. Mhm. Also ich weiß nicht, ich habe da auch nicht mehr so einen Bock drauf. Irgendwie ja. Blöd. Auch. Also, der Beste, ein guter Freund. Aber ich habe auch nicht so viele Freunde, vielleicht. Vielleicht finde ich ja noch welche. Aber hoffentlich nicht auf dem Weg. Es wäre schon schöner auf einem anderen Weg. Ja. Lieber Arndt. Alles Gute, danke für deinen Anruf. Ja, tschüss. Tschüss. Domian. Jeanette ist dran. Jeanette ist 22. Ja. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Jeanette. Gewalt auf der Straße ist das Thema. Richtig. Und zwar war folgendes, ich bin vor circa 2-3 Jahren mit meinem Ex-Freund von der Bushaltestelle nach Hause gelaufen. Mhm. Und dann kamen uns 2 Libanesen entgegen. Mhm. Und wir gingen Arm in Arm, ich mit meinem Ex-Freund. Und der eine Libanese ist an uns vorbei, hat seinen Arm gehoben, über uns rüber und einfach nur so Faxen gemacht. Wir haben das überhaupt gar nicht beachtet, sind einfach weitergegangen. Mhm. 10 Sekunden später kam er von hinten angerannt, hat uns auseinandergerissen und stumm angefangen. Mhm. Also richtig... meinem Ex-Freund Kopfnuss gegeben und geschubbt und was nicht alles, was das sollte. Hat er irgendwas gesagt währenddessen? Ja, warum er das gemacht hätte und warum er hier Streit anfangen würde. Nee, der Libanese, was der gesagt hat. Ja, das hat er ja gesagt. Mhm. Also er hat so getan, als wenn wir das... Ach so, verstehe. Mein Ex-Freund hat dann halt versucht mit Reden und wäre ja alles gar nicht so und er hat ja gar nichts gemacht und pipapo. Und ich habe dann halt nur blitzschnell mein Tränengas aus der Tasche und bin dazwischen und habe ihm die ganze Dose in die Augen gesprüht, aber auch viel zu dicht und auch viel zu viel. Aber wo war der Kumpel denn von ihm? Der stand daneben irgendwie. Der hat nichts gemacht? Nein, der hat da nur daneben gestanden. Mhm. Naja, und er ist dann also sofort umgekippt, lag auf dem Boden, war irgendwie ohnmächtig. Und dann sind wir erstmal weggerannt. Dann kam der andere hinter uns her und hatte so ein Butterfly-Messer in der Hand, dieses Springding. Und wollte uns dann irgendwie mit dem Messer angreifen. Habe ich ihn angeschrien und was das sollte. Und ist eh schon genug Ausländerhass. Und wenn man dann sowas noch anfängt, dann ist ja normal, dass die Deutschen irgendwo auch einen Ausländerhass bekommen. Wenn die da so einen Streit anfangen. Weil die haben ja wirklich nichts gemacht. Ja, und das wäre ja alles gar nicht so. Und ich so, ja, wenn du uns jetzt mit dem Messer hier angreifst, dann kriegst du auch noch eine Dosis ab. Obwohl die Dose leer war, aber das konnte er ja nicht wissen. Naja, und dann ging das hin und her und er ist dann zu seinem Kollegen, ja, mein Kollege liegt da und ist ohnmächtig, ich sehe, es ist sein Problem, kann ich nichts tun. Dann sind wir weggelaufen, ein paar Wochen später sind die, genau die zwei gleichen, uns nochmal entgegengekommen. Da habe ich gedacht, boah, jetzt geht das wieder los, aber mit denen konnte man dann reden und haben auch eingesehen, dass das ihre Schuld war. Und ist also ganz glimpflich ausgegangen. Und das Lustige ist, letztes Jahr im Karneval haben wir die gesehen, da haben sie uns noch eine Tüte mit Bonbons geschenkt. Also das ist aber dann, glaube ich, auch eine Ausnahme, ne? Ja, leider. Weil leider. Auch so nett endet es, weiß Gott, nicht häufig, ne? Aber es ist halt traurig sowas. Also aber du oder ihr, ja, aber du und ihr hattet sicher auch in dem Moment große Angst, ne? Ich hatte Todesangst, ehrlich sagen. Also, dass mich jemand mit so einem Messer bedroht, das ist mir im Leben noch nicht passiert, noch nie. Niemals nicht. Das war noch nie da gewesen. Und du hast immer so Verteidigungsgas bei dir? Ja, immer. Das ist, wenn ich irgendwo lang gehe, ich bin jetzt auch gerade erst von der Arbeit gekommen, ich arbeite im Biergarten, habe ich auch vom Auto bis zur Haustüre habe ich das Ding in der Hand, dicht in der Faust und schon den Daumen oben auf dem Abzug. Also wenn da was ist, wenn mich einer nur anfassen würde, ich würde sofort umdrehen und sofort abdrücken. Ja, und in diesem einen Fall hat dir dieses ja auch geholfen. Ja, ne? Wer weiß, wie das geendet hätte, wenn du das nicht gehabt hättest. Ja, und wir sind dann natürlich nach Hause gelaufen. Ich habe auch die Polizei direkt angerufen, habe denen das so erzählt und ich hatte auch, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte schon Angst, dass der für immer blind ist. Muss ich ehrlich sagen, weil das war viel zu dicht. Ich habe mir das nachher durchgelesen, muss da echt einen Sicherheitsabstand einhalten. Und ich habe ja auch wirklich die ganze Dosis, die war leer. Aber es ist dann gut gegangen bei Ihnen? Ja, gut gegangen, also hat nichts passiert. Danke für deine Geschichte, deinen Anruf. Habe ich noch 10 Sekunden? Ja. Ich möchte erstmal sagen, dass ich ganz toll finde, dass ich überhaupt durchgekommen bin. Ja. Deine Sendung ist klasse. Vielen Dank. Und ich weiß auch, du hast mir erzählt, wenn du Geld hättest, du würdest dir gerne Porsche kaufen. Ja. So, jetzt mein Bekannter, der hat einen 911er Turbo. Ja. Der würde dich gerne mal, wenn du Zeit und Lust hast, auf eine Probefahrt einladen. Hey. Also ich kann dir gerne mal einen Brief schreiben. Und will er ihn mir gar schenken? Nein. Nur eine Probefahrt. Er würde sich nie von diesem Ding trennen, nein. Jeanette, das ist eine sehr schöne Idee. Ja? Dann schreib mir doch mal und dann gucken wir weiter. Ja, prima. Ne? Da hast du aber gut aufgepasst mit dem Porsche. Ja doch, das merke ich mir sowas. Dankeschön, Jeanette. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Herzlich willkommen, Mark 25. Hallo? Ja. Ja, ich bin Mark, nicht Mars, oder wie? Ich hab... Nein, dann habe ich das falsch verstanden. Ich hab Mark, ich würde dich hier nie Mars nennen, um Gottes Willen. Alles klar. Ja, mir ist Folgendes passiert. Also ich war gestern war ich mit einem Freund unterwegs. Wir wollen eigentlich zum Eric Burden Konzert. So, und das hat irgendwie nicht stattgefunden. Und dann haben wir gedacht, ja, fahren wir in die Stadt und trinken noch ein Bier. So, und dann sind wir an so eine Stelle vorbeigekommen, wo so ein Parkhaus ist das, und da sind immer Plakate so angeklebt. Und gedacht, halten wir noch mal kurz an so und gucken, ob da irgendwas dran steht, von wegen ausgefallen oder sowas. Ja. Naja, und mein Freund ist dann ausgestiegen, der ist gefahren auch und hat dann noch mal raufgeguckt. In dem Moment ging die Beifahrertür dann auf und da kam so ein junger Mann, kam da an, so ein Kapuzenpulli und stammelte da irgendwas. Dann habe ich ihn noch so ein bisschen weggeschoben und gesagt, von wegen, ja, hey, lass mal gut sein so. Naja, und auf einmal zog er dann eine Pistole und sagte, ja, los, raus aus dem Auto. Und mein Freund ist dann sofort raus und ich kam nicht sofort raus, weil ich noch angeschnallt war und dann habe ich mich abgeschnallt kurz noch und bin ich dann auch geflüchtet halt. Ne? Du bist geflüchtet? Ich bin dann auch geflüchtet. Und dein Freund auch? Der auch, ja. Wir sind dann zusammen in die nächste Kneipe rein, haben die Polizei auch sofort informiert. Also konntet ihr flüchten? Ist der nicht hinter euch hergelaufen? Nee, der wollte wahrscheinlich nur das Auto haben, so wie das schien. Ach so. Also, wir sollten nur sofort aussteigen dann und haben wir dann auch gemacht, so schnell wie möglich halt. Ja, und dann haben wir die Polizei informiert so und die sind dann sofort auch ausgerückt. Und irgendwie hat er dann den ersten Unfall dann im nächsten Dorf fabriziert. Also er hat das Auto genommen? Ja, genau. Ist dann losgefahren und hat das hat also den ersten Unfall im nächsten Dorf fabriziert und da hat ihn dann wohl einer bei gesehen und ist dann mit dem Handy hinterhergefahren, hat die Polizei da und informiert, wo der Typ dann ist. Ja, und dann hat er noch einen Unfall fabriziert im gleichen Dorf. So, und dann ist er erstmal ein Stück weiter gefahren. Dann ist er irgendwie mit einer hohen Geschwindigkeit durch den Graben gerast, hat dabei die Achse gebrochen von dem Auto, ein Mercedes, also 200D war das, 16 Jahre alt, also etwas älteres Baujahr schon. Naja, ist damit auf jeden Fall noch immer weitergefahren und ist dann irgendwann am Baum kleben geblieben. Ja, ist aber leicht verletzt, dann irgendwie in Untersuchungshaft genommen worden. Ja. Als er die Tür aufgemacht hat und du hast die Pistole gesehen, ne? Ja. Was ist da in dir vorgegangen? Ich wollte nur noch raus. Ich habe nur gedacht, hoffentlich löst sich jetzt hier kein Schuss, weil ich auch noch angeschnallt und sofort rauskam. So. Also dir war aber auch schon in dem Moment klar, der will nur das Auto, der will nicht euch oder will euch nicht berauben oder sowas. Ja, nee, eigentlich weniger, weil er sagte nur raus aus dem Auto und das so zwei, drei Mal so und irgendwie war mir nur klar, ich muss jetzt hier irgendwie raus. Also ich habe da auch gar nicht weiter darüber nachgedacht, was er jetzt wollte oder sonst irgendwas, sondern ich habe nur die Knarre gesehen und gesagt, ich muss jetzt hier weg. So, und dann bin ich rausgekommen, bin auch sofort dann weggelaufen. So, und also jetzt läuft ein Verfahren, eine Anzeige? Ja, also wir haben Strafverfahren. Ja. Wem gehörte das Auto, dein Freund? Ein Kumpel von mir. Ein Kumpel von dir. Wie ist das eigentlich? Dieses Auto ist ja nun Schrott, ne? Ja, richtig. Mehr oder weniger. Wer zahlt das, weißt du das? Ja, das ist das große Problem, ne? Weil der Junge, der kommt aus einem, so einem Jugendheim oder wie man das nennen will, also Jugendanstalt. Wie alt ist er? 17 war 17. Er. Und ja, das ist natürlich jetzt von ihm ist natürlich nichts zu holen irgendwo so, jetzt muss man versuchen, da über das Heim ranzukommen. Kannst aber du wahrscheinlich vergessen dann, ne? Ja, das ist natürlich eine schwierige Sache. Ja. Hat man rausbekommen, ob das eine echte Pistole war? Ja, das weiß ich immer noch nicht. Also in der Zeitung stand heute, das wäre eine Schreckschusspistole gewesen. In einer anderen Zeitung stand, wie das war, also da stand nur Waffenandrohung und deshalb, also ich weiß das immer noch nicht. Also man konnte das auch nicht, es war eine sehr große Pistole auf jeden Fall. Also man kann ja eine professionelle Gaspistole auch nicht unterscheiden von einer richtigen Pistole. Nee, das sowieso nicht. Und ich meine, auch eine Gaspistole ist aus nächster Entfernung ja auch irgendwo eine Gefahr. Natürlich, ja. Und das darf man nicht ganz vergessen. Ja, wenn das Verfahren sein wird, das dauert sicher noch eine Weile. Ja. Auch heftig, ne? Kann man sagen, besonders in der Kleinstadt im Norden und so. Ja. Das hat auch einen mittleren Schock verursacht bei euch, ne? Ja, also, was heißt, Schock, ja, im ersten Moment schon. Die erste Nacht, da habe ich auch Schwierigkeiten gehabt, also ins Bett zu kommen, muss ich ganz ehrlich sagen, so. Weil ich war irgendwo immer noch die ganze Zeit total aufgedreht und sowas. Aber jetzt inzwischen geht das eigentlich schon. Also gut, dass euch nichts passiert ist dann. Nein, uns ist das Auto jetzt Schrott ist, ist auch egal, aber. Ja. Marc, danke für den Anruf. Ja, kein Problem. Und übrigens super Sendung. Ne? Danke. Ja, tschüss, Marc. Ciao. So, Freunde, 1.31 Uhr, 40 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Ihr Lieben, hier ist 1Live, Radio 1Live und das WDR Fernsehen mit dem Talkradio Domian und heute Nacht heißt unser Thema Gewalt auf der Straße. Wer von euch ist schon mal überfallen worden? Wer war Opfer? Wer war Täter? Und wer von euch hat einen Überfall auf der Straße schon mal beobachtet und wie habt ihr euch verhalten? Habt ihr eingegriffen oder seid ihr weggegangen und habt einfach nicht hingeschaut? Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt über das Thema, unsere Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Und jetzt begrüße ich, ich habe es gerade schon angekündigt, von der Kripo Köln, Abteilung Vorbeugung, Gerd Rusig. Herr Rusig, guten Abend, guten Morgen. Ja, bisher guten Morgen. Ja. Herr Rusig, ich würde gerne direkt mal auf den Fall von Sven eingehen. Sie haben die Sendung ja verfolgt. Ja. Sven, der in der Schule von einer Gang ständig bedroht und malträtiert wird. Wie soll er sich verhalten? Er hat Angst. Naja, dann ist es, er verhält sich wie das typische Opfer. Nicht? Er zeigt also mit all seinen Äußerlichkeiten zunächst mal, wo er nun mal nichts für kann für die 1,59, aber auch ansonsten, dass er sich verkriecht und dass er auch die Chancen gibt, allein aufs Klo gibt, wo er, obwohl er das weiß, dass er da mit rechnen muss, zeigt er sich also typisch als Opfer und bietet sich auch insofern an. Was soll er tun? Er muss also unbedingt, was Sie auch schon gesagt haben, der muss sich mit professioneller Hilfe auseinandersetzen. Der muss also eben diese typischen Merkmale ablegen, sich wie ein Opfer zu verhalten. Soll er mit einem Lehrer reden? Ja, unbedingt. Ja. Also diese Ratschläge, die waren so gut, dass ich da also kaum was ergänzen kann. Nur, er kommt also wahrscheinlich auch bei dem Gespräch mit dem Lehrer nicht weiter. Denn wenn er sein Verhalten nicht ändert, und das ist nun mal die Krux dabei, dann wird er also vielleicht dort nicht mehr Opfer werden, aber dann woanders. Also würden Sie durchaus empfehlen, einmal mit dem Lehrer zu reden und vielleicht auch eine Polizeidienststelle aufzusuchen und dort ein Gespräch suchen? Also es kommt darauf an, wo er wohnt. Sie haben nicht alle Polizeidienststellen jetzt in Vorbeugungsabteilungen, so wie bei uns. Das liegt also an der Größe der Behörden. Aber es gibt ja nun mal tatsächlich auch professionelle Hilfe außerhalb. Man kann also ganz normal sich ans Gesundheitsamt wenden oder auch an die schulpsychologischen Dienste. Die schulpsychologischen Dienste, die haben also nun mal Mitarbeiter, die sich mit diesen Problemen auskennen und auch den Jugendlichen helfen. Er ist ja nochmal Schüler. Und er kommt ohne professionelle Hilfe aus diesem Verhalten nicht heraus. Das denke ich auch. Herr Rusig, jetzt ganz generell. Die Gewalt auf den Straßen nimmt rapide zu und die Brutalität auch. Was soll man tun, wenn man in eine solche Situation gerät? Konstruieren wir einen Fall, man geht einfach auf der Straße spazieren vielleicht und wird von mehreren Männern, es sind ja meistens Männer, mehreren Männern überfallen. Was soll man machen? Das Wort Überfall ist erstmal sehr allgemein. Wenn bedroht. Definitiv eine Waffe im Spiel ist, dann ist das also genauso, wie die beiden Jungs mit dem Auto das gemacht haben. Wenn ich eine Pistole sehe, das ist richtig die Beurteilung, dass man nicht unterscheiden kann, ist eine scharfe oder eine Schreckschusswaffe. Dazu gehörte sehr viel Erfahrung, das ist also Unsinn, darauf abzustellen. Man muss also vorsichtshalber schlimmer annehmen. Oder wenn einem ein Messer an den Körper gehalten wird, dann ist es wenig sinnvoll, da Abwehr zu leisten. Also, nehmen wir mal den Fall, es ist keine Waffe im Spiel, sondern man wird einfach nur körperlich bedroht oder es sieht so aus, als würde man bald zusammengeschlagen werden. Soll man sich wehren oder soll man weglaufen? Also ich denke, wenn man die Chance hat, das Problem ist immer vorher, ob man eine Situation erkennen kann oder ob das jetzt ein totaler Überfall ist, wie Sie das geschildert haben. Ist es der totale Überfall, dann gibt es eben die zwei Möglichkeiten. Das ist also das, was im Körper vorgegeben ist. Wenn wir überfallen werden, dann wird also Adrenalin ausgeschüttet ohne Ende. Das heißt, die Muskulatur kriegt jede Menge Blut und dann können wir entweder angreifen oder abhauen. Das entscheidet sich an sich schon in der Anlage. Wer Fluchttyp ist, der wird also laufen, wenn die Socken scharf machen. Also Sie würden jetzt von Seiten der Polizei nicht generell sagen, sofern es irgend möglich ist, abhauen? Das kann man nicht sagen. Was halten Sie denn von den Hilfsmitteln? Wir hatten gerade schon das Beispiel Gas. Würden Sie das empfehlen, dass man das immer bei sich hat? Wer meint, es brauchen zu müssen, soll es nehmen. Das Mädchen, die Janette, die hat damit relativ gesehen Erfolg gehabt. Nur es gibt eine Schnittstelle da drin. Sie sind also von dem Libanesen angegangen worden. Und es kam an sich außer einer verbalen Aktion noch gar nicht. Sie sind also, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht geschlagen worden, sondern in der Situation der Hilflosigkeit, ohne dass eine konkrete Gefahr für Janette vorlag. Das ist jetzt natürlich sehr kritisch von mir formuliert. Hat sie das Tränengas genommen und praktisch einen Präventivschlag gemacht. Ja, ist doch okay in so einem Fall. Weiß ich nicht. Wie, weiß ich nicht. Man kann sich doch unterhalten erstmal. Ja, Sie sind lustig, Sie sind lustig. In der Situation, wenn man bedroht wird, wollen Sie... Das heißt ja Bedrohung. Ja, die, man muss also so wie Sie das... Fragen. Ja, hören Sie mal, also wie Sie das gerade geschildert hat, glaube ich, dass man da, dass einem da wirklich das Herz in die Hose rutscht. Wenn ich Angst habe, dann kann ich also in erster Linie mal versuchen zu sprechen. Wenn ich mit dem Sprechen nicht weiterkomme und die Bedrohung nimmt zu, dann kann ich versuchen abzuhauen. Das sind so schöne theoretische Aussagen. Nein, das ist theoretisch. Das ist nicht theoretisch. Gehen wir mal noch ein paar andere Beispiele durch. Also wir haben das Gas, dann gibt es ja auch diese Alarmmelder. Was halten Sie davon? Das ist eine Möglichkeit, den Angreifer zu schocken. Gibt es denn irgendeinen Rat, wo Sie sagen würden, das sollte man auf jeden Fall präventiv immer machen? Ist auf jeden Fall, das sind alles Aussagen. Ich kann keine allgemeine Lösung für jeden Art von Überfall machen. Die stellen sich unterschiedlich dar. Die Menschen sind unterschiedlich. Und jeder muss mit seiner Art, wie er ist, eben auch reagieren. Wenn er also meint, er könnte weglaufen, könnte fliehen, dann soll er fliehen. Dann ist das der richtige Weg. Und wenn er vom Typ her sagt, ich lasse mir das nicht gefallen, weil ich sage, dieser Angriff, der ist rechtswidrig und ich habe das Recht auf Notwehr, dann soll er sich wehren. Aber ich kann nicht generell sagen, nehmen Sie dann auf jeden Fall immer Tränengas und sprühen Sie rein. Was halten Sie von Gaspistolen? Um Gottes Willen. Es gibt also keine Situation, wo Gewalt mit Gegengewalt eigentlich einen guten Ausgang hatte. Das sind also absolute Ausnahmesituationen. In dem Moment, wo Sie eine Waffe als Abwehrmittel nehmen, dann lösen Sie bei dem Täter einen Schock auf, wo der sich auf einmal als Opfer sieht. Auf einmal meint er, mein Gott, was? Du greifst mich mit der Waffe an? Und dann ist dieser sowieso schon aufgeladene Mensch, der dreht dann durch. Also keine Gaspistole, eventuell dann das Gasspray. Richtig, aber erstmal weil zugelassen ist. Nur, es ist also wirklich so eine Sache, wenn ich konkret angegriffen werde und habe keine andere Chance mehr wegzukommen, dann ist es die Möglichkeit, den Täter abzuwehren und sich zu lösen. Das hat ja auch geklappt, nur ob der Angriff da schon vorlag. Das konnte ich aus der Geschichte von Jeanette jetzt nicht raushören. Also, so ganz viel schlauer als vorher bin ich jetzt nicht nach unserem Gespräch, weil Sie das so sehr differenziert haben, es kommt immer so drauf an. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ich hatte jetzt von Ihnen erwartet, dass Sie mir als Polizist schon sagen, so eine Leitlinie geben. Sie haben mir jetzt gesagt, man kann im Prinzip keine Aussage machen. Da stehe ich jetzt als Bürger ziemlich blöd da und setze mich wieder der Gefahr aus, nachts auf der Straße. Sie müssen immer vorher überlegen, gehe ich in eine Situation hinein? Muss ich eine Situation beurteilen erstmal? Ist es sinnvoll, diesen Weg so zu gehen, wie ich den gehe? Muss ich vorher meinen Kopf einschalten und prüfen, ob ich überhaupt in eine solche Situation hineingehe? Wenn ich in eine solche Situation hineingehe, bin ich auch in einem gewissen Risiko. Nicht umsonst sind ja nun mal die meisten Täter und Opfer genau in diesem Bereich, wo jetzt die Leute sich gemeldet haben. Herr Rusig, was reden Sie, in die Situation hineingehen? Das passiert tagtäglich auf offener Straße, das wissen Sie besser als ich. Da geht man doch nicht in die Situation hinein. Die Situation packt einen. Und man kann dann vielleicht innerhalb von Zehntelsekunden gar nicht großartig mehr überlegen. Also die Feststellung, die wissenschaftlichen Untersuchungen über Opfertheorie sagen, dass sie auch zum Opfer werden, weil sie sich wie Opfer verhalten. Ja. Das sind große Dinge. Damit kommen Sie mir jetzt nicht an. Sie kennen die Statistiken besser als ich, wie viele Menschen täglich brutalst zugerichtet werden in Deutschland. Da können Sie mir nicht mit Opfertheorie kommen und dass letztendlich die Opfer vielleicht sogar noch selbst von Schuld sind. Nein, von Schuld kann ich nicht sprechen. Schuld ist immer der Täter. Das ist überhaupt keine Frage. Ja. Das wäre unsinnig, sowas zu behaupten. Das tue ich auch nicht. Ja. Nur, es ist wirklich die Frage, wie ich in eine solche Situation hineingehe. Wenn ich eben nachts unterwegs bin, dann gehe ich von vornherein ein höheres Risiko ein. Ja, nochmal, das passiert nicht nur in tiefer Nacht, das passiert auch abends auf offener Straße in unseren Städten. Es passiert sogar am Tage. Ja, das müssen ja. Sie ja nur wirklich wissen. Ja, das weiß ich auch. Darum geht es ja gar nicht. Die Frage ist doch, wie verhalte ich mich? Warum werden bestimmte Leute Opfer? Warum werden bestimmte Leute immer wieder Opfer? Okay, jetzt drehen wir uns, glaube ich, im Kreis und wenn das nochmal aufgreifen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Alles Gute. Tschüss, Herr Rusig. Ja, Ihnen auch. Wiedersehen. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Marvin. Marvin ist 18 Jahre alt. Ja, hallo? Marvin, ja. Ja, hallo, Domian? Hi, ja. Ja, hallo, ich bin Marvin. Grüß dich. Ja, ich komme aus Berlin. Aus Berlin? Ja. Ja, und zum Thema... City of Germany. Bitte? The City of Germany. Ja, City of Germany, ja. Ja, also ich hätte was dazu zu sagen. Gewalt auf der Straße. Genau. Ja. Also jetzt gerade eben hat der Mann von der Kripo etwas gesagt, was mir nicht so ganz passt. Er meinte, dass es passiert nicht nur nachts, sondern auch am frühen Abend. Also meiner Meinung nach passiert es auch vormittags. Es passiert immer. Es passiert immer, genau. Natürlich, ja. Nachmittags, am hellsten Tage passiert immer irgendwas. Okay? Und also ich lebe zur Zeit von der Jugendhilfe. Ich bin zwar 18, aber ich lebe noch von der Jugendhilfe. Und bekomme halt mein Geld übers Jugendamt und im sozialen Bereich, wie Sie sicherlich wissen, oder wollen wir uns duzen? Wir duzen uns mal sicher, klar. Ich duze sicher auch. Ich sage auch nicht Sie zu dir. Okay, alles klar. Es ist halt so, dass im sozialen Bereich halt alles gekürzt wird. Und das kotzt mich halt ziemlich an. Und das bringt mich dazu, ziemlich schnell auszurasten. Also ich komme mit der Situation einfach nicht klar, dass... Marvin, pass mal auf. Komm mal zum Punkt. Bist du Täter in diesem Sinne, zu unserem Thema passend? Gehst du auf die Straße und übst da in irgendeiner Weise Gewalt aus? Ja, das meinte ich auch schon im Vorgespräch, ja. Ja, das habe ich ja nicht mitbekommen. Erzähl's mir mal. Was machst du konkret auf der Straße? Also ich habe damit kein Problem, jemanden eins auf die Schnauze zu hauen. Also ich box, ist mir kein Problem, ist für mich kein Problem. Ich box jeden nieder, der irgendwie, also ich meinte vorhin auch schon. Also pass auf, ich frag dich ja, es kann passieren, dass man dir begegnet und du bist schlecht drauf und hast irgendwas Mieses erlebt und dann kriegt man... Ist nicht bei mir so, dass wenn ich schlechte Laune habe und dann jemanden doof angucke und der passt mir gerade nicht, dass ich auf den losgehe. Wann gehst du denn auf den los? Gehe ich auf den los, wenn er in meinen Augen etwas Falsches getan hat. Was wäre das zum Beispiel? Wenn ich zum Beispiel in der U-Bahn oder in der S-Bahn oder im Bus sitze und da gibt es dann irgendwelche dummen Idioten, die sich irgendwie Frauen gegenüber zum Beispiel scheiße verhalten, einfach schlecht verhalten gegenüber. Dass die dann irgendwie dumm anmachen, sie anfassen, einfach scheiße reden. Okay, das ist ja noch ganz eher... Dann habe ich kein Problem, den einen reinzuboxen. Okay. Also vielleicht ist das auch nicht die richtige Lösung, aber ich meine, das ist dann immer noch zu rechtfertigen, wenn eine Frau angegriffen wird oder überhaupt jemand angegriffen wird, dass man da hilft. Bist du dann auch schon mal gewalttätig gegenüber Leuten, wo es nicht so klar ist, wie du es gerade beschrieben hast? Ja, also ich habe da jetzt gerade ein Verfahren laufen. Also ich mache jetzt zurzeit einen Anti-Gewalt-Kurs, weil ich halt aus so einer Situation, das hat sich halt in der U-Bahn ereignet, da hat sich jemand halt ein bisschen unkorrekt einer Frau gegenüber verhalten. Und was hast du dann mit dem gemacht? Ja, also ich meinte dann zu ihm, lass sie mal bitte in Ruhe. Sie merkst doch, dass es ihr nicht gefällt, dass es ihr nicht passt. Lass sie einfach in Ruhe. Mhm. Ihr gefällt es nicht, wenn du sie anquatscht und nicht so, wie du mit ihr redest. Mhm. Und daraufhin ist er halt, ich habe ruhig mit ihm geredet. So von wegen, komm, lass die Frau in Ruhe und komm mal weg und lass sie in Ruhe so sitzen und alles ist in Ordnung. Aber ihm hat das in dem Moment nicht gepasst. Ja, also er hat aggressiv auf mich reagiert. Und dann gab's eine Schlägerei. Ja, nächste Station sind wir ausgestiegen. Ja. Und wollten das dann halt klären. Was er nicht wusste, ist, dass ich halt bewaffnet war. Er war nicht bewaffnet. Mit was warst du bewaffnet? Ja, Moment. Anfangs haben wir uns mit Boxschlägen, mit der Faust haben wir uns, also es fing dann halt an, wir haben uns aus der Tür rausgeschmissen, fing an mit Fäusten aufeinander loszugehen und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf Fäusten und hab halt mein Messer gezückt. Und beim Messer habe ich halt in seinen Oberschenkel reingehauen und also alle Leute, die auf dem U-Bahnhof waren, die haben es gesehen, die haben mich festgehalten, ich konnte nichts machen. Er lag am Boden und Messer im Bein drinne und... Also das ist dann ein schon ein sehr gewalttätiger Vorgang gewesen. Ja. Also es hätte vielleicht noch schlimmer enden können, wenn du ihm aus Versehen das Messer oder auch nicht aus Versehen in den Bauch gerammt hättest. Ich hätte ihm auch im Bauch rammen können, ja. Hätte passieren können. Hätte passieren können, ne? Das wäre kein Problem gewesen, gar kein Problem. Ah. Ich kotze es einfach nur an, wenn ein Mann einer Frau gegenüber sich so schlecht Marvin, hält. Marvin, pass auf, jetzt stellst du dich so als der ehrenwerte Kerl dar. Im ersten Moment denkt natürlich jeder, oh, Marvin ist ein toller Typ, der schützt die Frauen. Ist ja auch gar nichts gegen einzuwenden. Ist ja auch klasse, wenn du da irgendwie zwischengegangen bist. Ja. Nur die Mittel, wie das denn weitergelaufen ist. Die Polizei kam halt. Die Leute haben mich am U-Bahnhof alle festgehalten. Ich konnte nicht wechseln. Die Marvin. Allen Seiten, die haben das alle mitbekommen. Ja. Das ist meistens nicht so. Die meisten Leute gucken weg, rennen weg und tun gar nichts. Ja, ist auch okay. Worauf ich hinaus will, ist, dass du einfach überreagiert hast. Es muss nicht so schlimm enden. Es ist gut, dass du da zwischengegangen bist. Ehrenwert, finde ich klasse, Kompliment. Aber es darf nicht so sehr enden, dass du vielleicht sogar diesen Mann hättest umbringen können. Es hätte passieren können. Ja, aber... Okay, ich verstehe deine Meinung. Ja. Aber ich kann es einfach nicht ab, wenn Leute einfach so reagieren. Da reagiere ich einfach über. Du hättest da einfach... Blackout. Ja, Marvin, aber du hättest da ein bisschen cooler bleiben müssen. Dann wärst du ein viel besserer Kerl und stärkerer Kerl, als wenn du direkt dann mit den Fäusten loslegst und dein Messer ziehst. Dieses ist immer letztendlich, ich habe es gerade schon mal gesagt, das ist immer ein Armutszeug. Ich kann es einfach nicht ab, wenn Leute Frauen sich gegen Habe ich jetzt kapiert. Ja. Wenn du machst ein Anti-Gewalt-Training, ne, hast du da gesagt. Deswegen, ich hatte einen Prozess, eine Gerichtsverhandlung im Gericht deswegen und muss jetzt halt einen Anti-Gewalt-Kurs deswegen machen. Also jetzt frage ich dich nochmal, unter uns beiden, ganz, aber eher als Ehrenwort. Ist bisher so etwas nur passiert, wenn zum Beispiel Frauen irgendwie belästigt worden sind? Oder bist du sonst auch schon mal ausgerastet in einem anderen Zusammenhang? In was für einem Zusammenhang? Also wenn... Dass du schon mal irgendwelchen Jungs einfach so, weil dass du einen Streit angezettelt hast? Nein, also jetzt oder im sowas. Grund gehe ich auf keinen los. Mhm. Ich gehe nur auf Leute los mit Begründung. So, also jetzt... Wenn die sich mir gegenüber nicht ruhig verhalten, und ich anfangs ruhig zu denen war. Mhm. Wer hat dich denn jetzt zu diesem Anti-Gewalt-Training verdonnert? Von wem geht das aus? Der Richter selbst. Bist du denn auch bereit, das jetzt zu machen? Ja, ich bin schon dabei, seit 3,5 Wochen. Ach so, und wie findest du das? Ja, es geht, also... Sag doch mal einen Satz dazu, wir alle können uns nichts darunter vorstellen. Was machst du da, was macht man da mit dir? Ja, es ist halt so alles so ein psychischer Kack. Also, ich gehe schon dahin, weil ich denke, man... kann mir dabei helfen, also dass man mich so irgendwie von meiner Persönlichkeit her irgendwie mehr so beruhigen kann, mich ein bisschen slow down, cool down, so ein bisschen beruhigen kann. wenn jetzt zum Beispiel jemand auf der Straße auf mich zukommt und sagt, hey, gib mal dein Geld, hast du Geld, gib mal Geld, sag ich, nein, ich habe kein Geld, lass mich bitte in Ruhe, okay? Aber wenn du dann weiter nervst und mir dann auch noch hinten an den Arsch fest und mir das Portemonnaie aus der Tasche ziehen will, dann reagiere ich einfach drauf. Ist klar. Marvin, letztendlich muss alles darauf hinauslaufen, dass du nicht irgendwann so eine Scheiße baust, dass du ein anderes Leben zerstörst oder kaputt machst und somit auch dein eigenes. Ja. Darauf, das musst du im Kopf haben. Ne, dass du letztendlich dich vor dir selbst auch ein bisschen schützen musst. Im Klartext gesagt, du musst cooler werden, Junge. Ja, aber... Ja, so ist es, genau so ist es. Man bekommt ich hab da gar nichts dagegen. Man bekommt so vieles mit Vergewaltigung und allem. Und es tut einfach weh. Ja, ist mir alles klar. Brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Sind wir beide völlig einer Meinung. Ich sage nur, du musst eine Grenze dir selbst setzen. Damit nichts Schlimmes passiert irgendwann. Für einen anderen Menschen, ich sag's nochmal, und für dich und dein Leben letztendlich dann auch. Ja. Was hast du vor? Was machst du im Moment? Bist du Schüler noch? Ja, ich bin zurzeit noch Schüler, ja. Was hast du später mal vor? Ja, also ich hatte eigentlich schon noch vor, also ich besuche zurzeit noch die Realschule, 10. Klasse, mach die fertig und hatte dann eigentlich vor, auf ein Aufbaugymnasium zu gehen und dann mein Abitur zu erledigen und dann mal schauen, ob ich studieren werde oder nicht, mal gucken. Ja, also ich fände es ziemlich klasse, wenn du irgendwann studieren würdest und nicht, wenn ich vielleicht durch Zufall irgendwann auch im Rahmen dieser Sendung mal erfahre, dass du im Knast sitzt. Weißt du? Wenn ich im Knast sitze? Nee, das will ich nicht. Ich finde es besser, wenn du studierst und wenn du deinen Weg auch gehst. Ja, Moment. Domian, da habe ich etwas zu sagen. Ja. Okay? Ich sitze hier mit einem Freund von mir zusammen, einem sehr guten Freund. Mhm. Und der hat jetzt momentan ein sehr schwieriges Problem. Mhm. Ich weiß nicht, er kann es dir vielleicht ein bisschen besser erklären. Er heißt Amir, okay? Und ihm droht Knast. Es geht aber jetzt nicht um das Thema Gewalt auf der Straße, ne? Doch, es geht um das Thema Gewalt auf der Straße. Also auch dann verabschieden wir beide uns jetzt miteinander, voneinander, ne? Kann ich ihn dir nicht überreichen? Doch, und gib ihn mir mal eben, reden wir mal kurz. Okay. Ja, tschüss Marvin. Guten Tag, mein Name ist Sami. Sami? Ja. Sami. Ja. Um was geht's denn? Mein Freund Marvin Wahid hat gerade ihm selber erzählt, so, worum es geht, so um diese scheiß Straßengewalt. Und bei mir ist es genau dasselbe. Ich habe leider Gottes, also sag ich mal so, ich habe eben auch auf der Straße eben solche Leute gesehen, die so gewesen sind, die so die Leute angemacht haben und die abziehen wollten und solche anderen Scheiß. Mhm. Und ich hab das gesehen und bin zu denen hingegangen, habe gesagt, was die Scheiße soll und sowas. Ja. Und habe den gleich mit Pistole, leider Gottes natürlich, also war ein totaler Fehler von mir, das hat mir auch der Richter gesagt. Du hast ihn bedroht mit Pistole? Nicht nur bedroht, ich habe ihn mit der Pistole ins Gesicht gestochen gehabt. Also jetzt nicht mit einer scharfen, sondern mit einer Gaspistole, so wie sie gerade den vorigen Mann da gesagt haben. Wir duzen uns auch, klar? Ja, genau, okay, duzen. Mhm. Also da habe ich ihn ins Gesicht reingeschossen und der kam nun ins Krankenhaus, hat lauter so Pulverstellen am Gesicht gehabt, so von dem Gas. Mhm. Und hat er Augenverletzungen? Er hat Augenverletzungen. Auf ein Auge ist er blind. Das ist nicht mehr zu reparieren. Das ist nicht mehr zu reparieren, genau. Und dadurch stehe ich auch vor Gericht da, dass ich das gemacht habe. Jetzt lass mich dich fragen, Sammy, lass mich dich fragen. Hast du nach deiner eigenen Einschätzung jetzt im Nachhinein, hast du da überreagiert? Also nachdem ich eben das mit der Scheiße hatte, also sag ich mal so, mit dem Gericht da eben, habe ich mir gedacht, so warum ich überhaupt mit einer Pistole so drauf reagieren musste. Mhm. Ich hätte doch auch ruhiger reagieren können und sagen, die Polizei rufen können oder meinetwegen auch den aus dem Weg gehen können. Aber nochmal, dieser Fall war so, dass du beobachtet hast, wie Leute andere abziehen wollten, oder wie? Genau. Also, ich habe das beobachtet. Du hast einen Angriff quasi... Genau, von Ausländern. Das waren irgendwelche Türken oder Araber, keine Ahnung, was für Landsmänner waren, aber jedenfalls sind die auf Deutsche raufgegangen und wollten denen sein Portemonnaie wegnehmen. Letztendlich wolltest du helfen, hast dann aber... Genau. Letztendlich wollte ich helfen und die haben mich dann beleidigt, haben gesagt, was ich überhaupt hier will, was ich überhaupt hier zu melden habe. Und so, Sammy, jetzt hast du... Ich bin doch ein Opfer von denen, oder soll ich auch, ob die auch sowas mit mir machen wollen. Okay. Hab ich gesagt, versuch das mal. Und dann sind die zu mir gekommen, haben versucht, bei mir auch einen Haken zu schieben, sag ich mal jetzt so. Mhm. Und dann hat mir das total gereicht, habe ich gesagt, erst wollen sie hier bei den Deutschen das versuchen und dann versuchen sie jetzt bei mir auch noch hier so einen Haken zu schieben. Du bist nicht Deutscher? Bist du Deutscher? Ich bin selber, also mein Vater ist Libanese und meine Mutter ist Deutsche. Ja. Also ich bin aber deutsche Staatsangehörigkeit, ich bin in Deutschland geboren, also bin ich auch Deutscher. Alles klar. Ja. So, nun ist das so eskaliert und du hast ihm ins Gesicht geschossen. Daraus resultierte jetzt eine Anzeige und eine Gerichtsverhandlung. Genau. Zu was bist du jetzt verurteilt worden? Also ich muss erstmal, da ich eben einen guten Anwalt, leider Glück habe ich gehabt, einen guten Anwalt gehabt habe, bin ich zu 2 Jahren Bewährung verurteilt worden. Zu was? Wenn ich nochmal erwischt werde, komme ich ein halbes Jahr, zu halbes Jahr ins Gefängnis. Ja. Und muss Strafarbeit machen. Was für eine Strafarbeit? Strafarbeit ist, ich muss auf dem Sportplatz und auf dem alten Flieger, also so alte Leute pflegen. Das ist ja in Ordnung. Ja, das ist ja in Ordnung, klar. Ja. Also da kann ich noch was Gutes da mal tun. Also. Und auf dem Sportplatz eben so den ganzen Sportplatz haken und sowas. Sauber halten. Wann musst du die Strafe antreten oder läuft das schon? Ja, immer am Wochenende muss ich immer die Strafe antreten. Immer am Wochenende. Genau, weil ich ja selber auch eben noch sehr andere Sachen zu tun habe. Ja, und wenn du aber jetzt dich gut führst, brauchst du nicht in den Knast. Wenn ich mich gut führe, genau. Dann diese 2 Jahre muss ich mich gut führen und ich werde mich auch nach verstanden. 2 Jahren weiter gut führen. Jetzt haben wir noch ein Wort von dir zum Schluss. Ja. Tut dir das leid, dass du so reagiert hast? Ja, es tut mir sehr leid, dass ich so reagiert habe und ich kann jedem da empfehlen, also er soll nicht so reagieren, sondern er soll besser mit Reden reagieren oder eben, wenn es nicht anders ging, jetzt ist war in der U-Bahn bei mir auch gewesen, den U-Bahn-Wärter holen oder eben die Polizei anrufen. Ja. Es geht einfach nicht anders. Sammy. Aber leider Gottes, wie Sie ja gerade von meinem Freund Marvin Wahid gehört haben, kein Mensch reagiert eigentlich auf das. Das ist oftmals wirklich der Fall. Sammy, pass auf, jetzt wünsche ich dir, dass du die 2 Jahre gut rumkörst. Ja. Und grüße nochmal herzlich Marvin. Und ich wünsche euch beiden alles Gute und viel Glück. Ja, und ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Danke, ja? Tschüss zusammen. Auf Wiederhören, okay? Tschüss. Tschüss. Sabine, 32. Ja, hallo Domian. Hallo Sabine. Ich habe das jetzt also schon mitverfolgt. Es ist eigentlich bei mir so, dass ich mich verteidigen musste. Ja. Und als Frau, das ist ja immer ein bisschen das Problem, dass man nicht weiß, wie man sich verhalten soll. Jetzt habe ich allerdings damals schon als Teenager Kampfsport gemacht. Eigentlich nur aus Spaß, so Räucherstäbchenzeit und Teetrinkenzeit, und das war eigentlich nur so aus Spaß. Da machte man das als Frau, ne? Ja, meistens sagt man immer, Frauen machen das, weil immer irgendwas Schlimmes passiert ist. Nee, das war also ganz umgekehrt. Ich habe das wirklich so aus Spaß gemacht und fand das auch ganz toll, so von der Philosophie. Man lernt ja eigentlich, sich zu verteidigen und nicht anzugreifen und dass man also möglichst eben niemandem wehtun soll. Und dann ist mir das mit 21 also auch passiert und ich hatte gerade eine Stelle in Düsseldorf angetreten und zwar dann die erste Personalbesprechung, es wurde alles später und es war schon Oktober, es war schon dunkel und die Bahn war weg und dann stand ich dann ganz alleine an der Haltestelle und es kam eine Bahn, da stieg jemand aus und da stand ich mit diesem Typen da ganz alleine, es war also auch ein sehr undefinierbarer Ausländer, also man konnte da so schlecht sagen, ob der Türke, Libanese oder Marokkaner war, also in dem Moment saß ich, also es war so eine Haltestelle, wo man sich so in so Schalensitze setzen konnte und er stand also vor mir und fragte mich nach Feuer, ich hatte leider keins. Und dann ging es dann darum, wo man überall Feuer hätte. Das ging also so weit, ja, so zwischen den Beinen hätte man zum Beispiel auch Feuer. Und dann habe ich jetzt gedacht, habe ich das jetzt falsch verstanden, hat auch sehr gebrochen Deutsch gesprochen. Und dann habe ich gedacht, nee, du hast dich schon nicht verhört. Das wird schon wohl so gewesen sein. Und ich dachte, nachher tut es mal so, als ob es nicht gehört hätte. Stellt sich einfach mal so, ignoriert ihn einfach. Ja. Und es ging also trotzdem weiter. Dann habe ich natürlich geguckt, ja, was machst du denn jetzt? Sollst du jetzt hier weggehen? Ja, du musst schon hier bleiben, weil hier kommt deine Bahn nach Hause. Egal, wo du jetzt hinrennst, der läuft dir ja sowieso hinterher. Und dann kennst du dich irgendwie nicht mehr aus und dann weißt du nicht mehr, dann hast du halt Angst und dann hat er dich. Was ist passiert dann? Und dann habe ich, ging das also so weit, dass er also tatkräftig wurde. Er wollte mich also anfassen und sagte immer, komm mit, komm mit. Und dann habe ich gesagt, wenn er mich jetzt nicht sofort loslässt, würde ich ihm eine knallen. Und das ist ja immer das Problem bei Frauen. Frauen können ja immer nur mit der Hand schlagen. Wenn du eine Frau fragst, mach mal bitte eine Faust, dann lachst du dich schief. Dann verschwindet der Daumen in der Faust, weil der Daumen steht irgendwie außen vor. Und das hat er gar nicht ernst genommen. Ja, das ist das Problem. Ja. Man kann sich ja weiß ja nie, wie man sich wehren muss. Was ist dann passiert? Er grinste also ganz hämisch und so nach dem Motto, ja, ja, red du mal, machst du sowieso nicht. Und dann habe ich eins gemacht, ich bin aufgestanden. Und habe dann gemerkt, ich bin also auch von fast 1,80 groß, er war so fast gleich groß, also war nicht noch größer als ich. Dann habe ich wirklich die Faust genommen, ich habe ihm unter das Kinn geschlagen, die nächste Faust ging in die Magengrube und das Knie ging in den Schritt. Obwohl ich da noch sagen muss, da habe ich sogar noch Hemmungen gehabt, richtig reinzugehen. Man hat ja doch immer irgendwie Schiss, man hat sowas immer noch nicht erlebt, man hat immer nur Sandsackübungen gemacht und sonst ist das ja immer so ein bisschen... Da war er wahrscheinlich völlig baff, ne? Ja, also das war schon mal so, er war also wirklich platt und er ging auch richtig in die Knie und er rutschte also an der Haltestelle hier runter. Also so muss er hat er denn irgendwie noch versucht, sich zu wehren und zurückzuschlagen? Ich glaube, er hat es irgendwie nicht in dem Moment nicht mehr gekonnt. Also hätte natürlich passieren können. Ich wusste natürlich auch nicht, ob er bewaffnet ist, ob er ein Messer dabei hat. Wie ging die Sache dann endgültig aus? Also es zog sich also 20 Minuten hin, die nächste Bahn kam, ich bin dann in die Bahn eingestiegen. Im letzten Moment rappelte er sich noch auf, stieg also auch noch mal in die Bahn ein, setzte sich also noch auf diesen Vierersitz, so diagonal von mir auch noch. Das trotzdem, nach den Schlägen schon. Er hat aber nichts gemacht. Direkt gegenüber von mir saß so ein alter Mann mit Aktentasche, Seitenseite, also von dem hätte man auch keine Hilfe erwarten können. Wann warst du ihn los? Bitte? Wann warst du ihn los? Am Hauptbahnhof. Mhm. Und bis ich bin ganz normal ausgestiegen. Ich habe gedacht, gut, wenn er nichts macht, ist ja auch okay. Mhm. Was soll ich da sagen? Wo hat er seine Lektion halt bekommen? Und in dem Moment, als ich dann die Stufen von der Straßenbahn runtergehen wollte, wollte er mich nochmal von hinten angreifen. Mhm. Dann habe ich allerdings so einen schönen Drehtritt, wie man den halt immer so fährt, in die Bahn reingetreten, habe den Typen nochmal richtig rausgezogen. Und leider ist es ja immer so, sieht immer so aus, als ob man befreundet wäre, weil man tut sich ja dann irgendwie. Und es sieht immer aus, als ob man das heißt, dass dein Kampfsport, den du lange Jahre betreibst, dich da gerettet hat, ne? Ja, ich wusste zwar nicht, natürlich wusste ich, ob er mich jetzt vergewaltigen will oder ob er halt keine Ahnung, was, ob er jetzt direkt was von mir wollte. Mhm. Also es war schon so, dass ich natürlich erstmal versucht habe, ihn zu ignorieren. Dann habe ich halt mit ihm geredet, er soll mich in Ruhe lassen. Und als das alles nicht befruchtet hat, dann musste ich immer zwei Minuten lang. Ich bin also das einzige Mal, dass es überhaupt passiert ist. Hoffentlich passiert es nie wieder. Ja, also ich kann Ihnen jetzt nur raten, macht ein bisschen Kampfsport, man wird mutiger, selbstbewusster, man traut sich zuzuschlagen. Ja, das wäre zum Beispiel ein Tipp, auch ein guter Tipp von unserem Kriminalkommissar gerade gewesen. Ne? Genau. Okay, Sabine, danke für deinen Anruf. Danke. Mach's gut, ciao. In der Technik, Freunde, war heute Nacht Annette Bastian. Morgen sind wir wieder da. Dann mit einer ganz offenen Sendung für alle eure Themen. Und wenn ihr Lust habt, euch und mir zu unterhalten, morgen besteht die Chance. Alle Thematiken. Ab 0 Uhr sind wir erreichbar, 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Bis dahin, ciao.